steht er, der Strudel Peter. Vorher ruft da ein jeder, gab's das Strudel Peter. Seht einmal, da steht er, der Strudel Peter. Da ruft ein jeder, gab's das Strudel Peter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr, kämmen ließ er nicht sein Haar. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr, kämmen ließ er nicht sein Haar. Ja, er ist hässlich und ungepflegt. Alle fragen sich, warum er lebt. Misst nur ein Meter, der Strudel Peter. Hat nur noch Gegner, schaut nur, da steht er. Hat krumme Beine, kann nicht richtig gehen im schwachen Atem. Keiner will ihn sehen, hat keine Freunde, keine Familie, hat keine, die ihn kennen wollen, hat keine Liebe. Ist hässlich und ungepflegt. Alle fragen sich, warum er lebt. Je mehr man ihn verachtet, desto mehr macht er falsch, obwohl er nichts dafür kann. Dem Stier die Pest ihm an den Hals, verspottet ihn, zeigt ihm, dass er wieder ist. Doch in Wirklichkeit seid ihr doch selber widerlich. Ja, er ist hässlich und ungepflegt. Alle fragen sich, warum er hier noch steht. Ja, er ist hässlich und ungepflegt. Alle fragen sich, warum er lebt. Schaut einmal, da steht er, der Strudel Peter. Vorher ruft da ein jeder, gab's der Strudel Peter. Seht einmal, da steht er, der Strudel Peter. Da ruft ein jeder, gab's der Strudel Peter. Das ist